1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Wie immer. Mittwochs, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und begrüße als erstes einen Mensch, der einen männlichen Namen hat, aber hier steht bei mir in Klammern ein W. Also sage ich jetzt die Dominik, stimmt das? Ja, okay. Hallo? Hallo. Ja, die Dominik. Ja, genau, ist richtig. Ist das ein Kosename oder nein, heißen Frauen auch manchmal Dominik? Ja, Dominik war französisch. Ach, verstehe. Also ich sag einfach Dominik zu dir. Du bist 21 Jahre alt. Ja, genau. Ja. Weswegen hast du mich angerufen, Dominik? Ich habe ein Problem mit meinem Freund. Mhm. Ich bin seit 2 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Und ich arbeite am Wochenende in einer Bar. Ja. Und er ist sehr eifersüchtig. Aber du machst da in der Bar kein Schweinkram, du bist da... Nee, ich arbeite da als Barmädchen und bediene die Leute und bringe ihnen Getränke. Ganz normal? Ja, ganz normal. Du bist auch dabei, du bist auch angezogen dabei. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, hätte ja sein können, ich weiß ja nicht, was für eine Bar das ist. Nein, das ist eine Diskothek. Also alles im ganz normalen Bereich. Ja, genau. So, und der Freund ist eifersüchtig. Ja, so extrem, dass es sich halt so äußert, dass wir täglich Sex haben, weil er denkt, er kann mich so schwächen, dass ich mit niemand anderen welche Sachen machen könnte. Alter, hör mal. Das ist die Motivation, dass er dich quasi so fertig macht, dass du keine Lust mehr hast auf jemand anderen. Bitte? Ich meine, das ist seine Motivation, dass er dich quasi so fertig macht, damit du keine Lust hast auf jemand anderen. Ja, voraussichtlich würde er das so denken. Mir ist halt das Ganze jetzt ein bisschen peinlich, aber ich möchte dich halt um Rat fragen, weil ja, weiß ich, wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll, ja, weil es ist halt ziemlich heftig. Ihr seid heftig? Inwiefern? Wir hatten vorhin das Wort körperlich genannt, dass es sehr körperlich wird und er ist im Gegensatz zu mir halt ziemlich groß und kräftig. Er ist bei der Bundeswehr und trainiert da kräftig. Ja. Und es hat ja nichts zu sagen, aber auf jeden Fall bin ich sehr schmal. Und ja, also was heißt, es ist sehr körperlich? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wenn ihr Sex miteinander habt, ist das natürlich körperlich. Ja, es ist so körperlich, dass es für mich schon wieder zu hart und zu extrem ist, dass er, dass es in die Richtung Sadomaso geht? Vergewaltigung ist es auf keinen Fall, weil er liebt mich. Nee, ich habe Sadomaso gesagt, dass es in die Richtung geht? Nee, das nicht. Es ist halt ziemlich heftig. Es ist ein... So, dass es dir weh tut? Ja, ja. Aber um das nochmal klarzustellen, du machst das schon freiwillig? Nein. Nein? Also ich liebe ihn schon und ich möchte ihm auch viel von mir geben. Also nötigt er dich zu dieser Art der Sexualität? Was? In dem Sinne ja. Er versucht halt über diese Schiene mich dort zu bekommen, dass ich halt keine Zeit für jemand anderes habe. Dennoch arbeitest du ja am Wochenende in der Bar? Nee, ich arbeite in dieser Diskothek und wenn ich komme, dann weiß ich schon, was mich erwartet. Ach so, wenn du von der Diskothek nach Hause kommst, aus deinem Dienst am Wochenende. Ja, genau. Dann ist er zu Hause und dann... Meistens ist er dann zu Hause und dann will er eben... Zwingt dich quasi zu einer sehr heftigen Art der Sexualität, die dir gar nicht zusagt. Ist mir zu heftig. Ich bin nicht der Mensch für sowas. Ich merke, dass dir das auch peinlich ist, darüber zu sprechen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich merke, dass das... Das ist ein sehr heikles Thema. Verstehe. Du sagst, dass ihr 2 Jahre zusammen seid. Wie lange läuft denn diese Geschichte jetzt schon so, dass er so sexuellen Druck auf dich ausübt und so eifersüchtig ist? Also ich glaube, also seit 6 Monaten ist es auf jeden Fall richtig heftig geworden. Arbeitest du auch erst seit 6 Monaten in dieser Diskothek? Nicht ganz, also... Aber da gibt es schon einen Zusammenhang? Ja, auf jeden Fall. Also er merkt halt, dass ich anziehend wirke auf diese fremden Personen, die ich bediene, dass sie mich gut finden und... Aber du hast noch nie was gemacht, ha? Du bist ihm noch nie untreu gewesen? Nein. Nie. Dominik, wenn du mir das so erzählst, finde ich das sehr erschreckend. Und da gehen bei mir wirklich so alle Warnsignale gehen gleich an. Ich finde, dass du das nicht mit dir machen lassen darfst. Was auch immer er da alles mit dir tut. Ich will dich da gar nicht jetzt weiter befragen, weil ich merke, dir ist das unangenehm, aber ich spüre auch, dass das etwas für dich Schlimmes ist. Ja, du hast recht und deswegen rufe ich eben an, weil jetzt bin ich allein zu Hause und dann wollte ich eben einfach jemanden, der sich in der Richtung auskennt, fragen, was ich tun kann oder wie ich... Hast du denn schon mal mit irgendjemandem, mit einer besten Freundin oder mit deinen Eltern oder mit irgendjemandem darüber gesprochen? Dadurch, dass er jede Menge Zeit mit mir verbringt, kann ich eben mit meinen Freunden fast keinen Kontakt aufnehmen, weil er überprüft da mein Telefon und... Ach so, das geht darüber hinaus auch, dass er dich quasi komplett kontrolliert. Ja, also seit diesem halben Jahr, das ist richtig heftig. Aber da ist aber auch nichts Schönes. Ist da noch was Schönes in dieser Beziehung für dich? Ich liebe ihn halt. Und er liebt ja auch mich und das an und für sich ist die Beziehung nicht das Problem und wir wollen auch, wir sind jetzt zusammengezogen und das ist auch schön und wir wollen auch Kinder und alles. Nur mal langsam. Wenn da jetzt schon so eine massive Störung da ist, dann wollen wir mal noch jetzt nicht groß über die Zukunft nachdenken, sondern über die Gegenwart, über das Jetzt. Wenn du sagst, der liebt dich, ich finde, das ist kein Ausdruck von Liebe, sondern das ist ein Ausdruck von Machtbesessenheit. Ja, so behandelt man keine Frau, die man liebt. Ich weiß, aber Spürt der, dass du diese Art der Sexualität nicht möchtest? Ich weiß es nicht. Hast du es ihm schon mal gesagt? Ich weiß es einfach nicht. Warum sagst du es ihm nicht? Warum sagst du nicht, nein, Punkt, ich möchte es nicht? Warum setzt du nicht eine Grenze? Ich habe auch irgendwo Angst, ihn zu verlieren. Ja, Dominik, aber da musst du dich ja schon entscheiden. Willst du leiden oder willst du ein Leben... Ich habe auch Angst, dass das vielleicht die körperlichen Übergriffe dann kommen würden oder irgendwas. Also, das heißt, du hast Angst vor sogar richtiger oder noch mehr Gewalt? Ja, auf jeden Fall. Dennoch darf diese Angst dich nicht dazu führen, dass du das alles mit dir machen lässt. Wenn er wagt, die Hand gegen dich zu erheben, ist die Sache aber sowas von vergessen und du musst eine Konsequenz daraus ziehen. Ich finde erstmal ganz wichtig, dass du eine Grenze zeigst, dass du dem sagst, pass mal auf, ich liebe dich. Und das musst du verdammt nochmal mir auch glauben und du musst mir auch Vertrauen schenken. Und ich möchte... Diese Art der Sexualität möchte ich nicht mehr, das bringt mir nichts, das ist mir unangenehm. So, und dann wollen wir mal gucken, wie er darauf reagiert. Sollte er dann noch härter und massiver reagieren, bist du weg aus der Beziehung. Ja, auch wenn du jetzt das nochmal sagst mit dem Ich liebe ihn, mach dir das bitte mal, führ dir mal bitte vor Augen, wie dieser Mensch dich dann behandeln würde oder schon behandelt. Ich finde, ein solcher Mensch ist es nicht gewährt, ist es nicht wert, zurückgeliebt zu werden. Ja, du hast recht, aber ich habe auch irgendwo Angst vor, ihn zu verlieren und Angst vor, dass diese Übergriffe stärker werden. Das verstehe ich. Deswegen musst du ihm jetzt erstmal eine Grenze zeigen. Sollte er sich dann entsprechend schlimmer verhalten, gibt es im Prinzip nur die einzige Möglichkeit, dass du sofort aus der Beziehung rausgehst. Und dir vielleicht auch von draußen auch noch eine Hilfe holst. Zum Beispiel eine Frauenberatungsstelle oder da können wir dir sicher auch gleich noch ein bisschen weiterhelfen. diese Hilfestellung. Bitte? Jetzt hat es gerade geklingelt. Ich glaube, jetzt kommt er nach Hause. Okay, ich habe dir aber auch ganz klar gesagt, was ich denke. Lass es dir nicht gefallen, Dominik. Lass es dir nicht gefallen. Ich versuch's. Okay, wenn noch was ist, mail uns, dann melden wir uns bei dir nochmal, okay? Okay. Alles Liebe. Und ich muss mal sehen, was ich jetzt aus dem Ganzen mache. Jetzt leg mal auf, dass du jetzt keine Schwierigkeiten bekommst, wenn er reinkommen sollte. Toi, und alles Gute, okay? Ich muss an die Tür, weil er überprüft ja auch mein Telefon. Okay, dann machen wir jetzt los. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, danke. Bitte, meine Liebe. Hier ist Frank. Frank ist 50, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Frank. Ja. Ich hatte gestern Abend bei eurem Thema schon mal, also gestern Morgen angerufen, dass Leute ihr Leben wegschmeißen und... Meine Gesundheit ist mir egal. Gesundheit ist mir egal, genau. Und da, es ging um meine Tochter, weil ich die gestern aus dem Krankenhaus geholt habe und der war ihre Gesundheit leider egal. Was war passiert? Die ist heute Mittag verstorben. Sie hat ein Alkohol- und Drogenproblem gehabt. Und wie alt ist deine Tochter geworden? Die ist 20 geworden. Ja. Du hast sie gestern aus dem Krankenhaus geholt? Die habe ich gestern aus dem Krankenhaus geholt. Die Ärzte haben gesagt, es wäre soweit in Ordnung, das kann nicht mehr passieren, der Kreislauf wäre stabil. Und ich habe gesagt, so wie die aussieht, muss sie hier bleiben. Und dann hat die Ärztin hat gesagt, ja, sie könnten sie nicht gegen ihren Willen da behalten. Und sie hat total geweint und meinte, Papi, komm, ich will nach Hause, nehme ich mit. Und dann, ja, habe ich sie mit nach Hause genommen. Und dann hat sie also heute Nacht ziemlich unruhig geschlafen. Und wie ich dann erfahren habe, hat sie also eine Überdosis Polamidon, also so ein Heroinersatzstoff, hat sie also wirklich sehr viel von genommen und war noch alkoholisiert gestern. Das hat ihr Körper wohl nicht mehr verkraftet. Wie war sie denn an diese Sachen gekommen? Ihr hattet das doch bestimmt nicht zu Hause. Nee, sie ist also jeden Tag auf der Platte gelaufen, also auf der Drogenszene. Nee, ich meine, sie kam jetzt aus dem Krankenhaus und hat dann diese Mittel eingenommen. Die hat also vor dem Krankenhausaufenthalt, die ist also vom Notarzt deswegen ins Krankenhaus gebracht worden. Ach so. Und hat danach gar nichts mehr genommen, aber das hat also, die hat also so viel von diesem Polamidon genommen, das hat also nach und nach erst richtig die Wirkung entfaltet. Verstehe. Wie lange war sie denn im Krankenhaus? Die war nur einen Nachmittag da. Die ist also Notfallambulanz, ne? Die ist wohl umgekippt in der Stadt und wurde mir Bescheid gesagt, dass sie in einer Notfallambulanz gelandet ist. Und sie ist jetzt an den, du meinst an den Nachwirkungen dieser Substanzen heute bei euch zu Hause verstorben? Ganz genau. Ich habe heute Morgen noch mit ihr gesprochen. Sie hat also sich kaum bewegt heute Nacht, hat sehr schwer geatmet und heute Morgen meinte sie, ich habe gesagt, kann ich dich alleine lassen, Maus? Und dann sagst du, ja, Papi, ist in Ordnung, ich bin nur müde. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich zu ihrer Drogenberaterin gehen will. Und dann sagt sie, ist gut. Ne? Und ja, das war das Letzte, was sie zu mir gesagt hat. Ist in Ordnung, Papi. Dann bin ich in die Stadt gefahren, habe also mit ihrer Drogenberaterin gesprochen. Die meinte auch, wäre dringend erforderlich, dass wir sie in die Entgiftung bringen. War deine Tochter währenddessen alleine zu Hause, als du weggefahren warst? Ja, klar. Aber sie war heute Morgen, also machte noch den Eindruck, ne? Also sie war halt müde. Also ihre Mutter oder deine Frau war nicht da? Die ist vor 20 Jahren schon gestorben. Ach so. Ja, die ist im Heim groß geworden, ist also mit 13 schon an Drogen gekommen. Und hat auch schon mehrere Entziehungen hinter sich gehabt jetzt. Ja. Und dann bist du nach Hause gekommen und hast deine Tochter tot gefunden? Hab sie tot in meinem Bett gefunden, ja. Ich habe im ersten Moment noch gedacht, sie lebt noch, weil ich habe sie bewegt. Und dann kam noch so ein Seufzer, aber das war wohl nur durch die Bewegung, dass die letzte Luft aus der Lunge. Habe ich sofort einen Notarzt gerufen, dann kam Sanitäter und... die haben dann sofort gesagt, ja, die ist tot. Ne? Und dann bin ich erstmal zusammengebrochen. Was war, weiß man oder ahnt man, was die Todesursache war? War es ein Herzstillstand oder ein... Der Notarzt, der dann gekommen ist, der sagte, es ist vermutlich Herzversagen, Herz-Kreislauf-Versagen. Und die ist jetzt also mit in die Gerichtsmedizin genommen worden. Das ist ja normal, also wenn bei Heim, also Verstorbenen, kommt natürlich auch die Polizei, guckt wegen, kann ja Fremdeinwirkungen und sonst was sein, das muss erstmal untersucht werden. Du hast gerade gesagt, dass deine Tochter mit 13 schon an die Drogen, in die Drogenszene reingekommen ist. Ja. Du hast auch gesagt, dass sie im Heim war vorher? Ja, richtig. Und seit wann? Weil ihre Mutter eben so früh verstorben ist. Ne? Sie war gerade ein paar Monate alt, da ist die Mutter gestorben. Und dann ist sie in ein Heim gekommen? Sie war erst bei den Großeltern und die haben die dann ins Heim gegeben. Und wie lange war sie jetzt wieder bei dir? Oder wie lange? Die war aus dem Heim raus. Mit 16, 17 hat sie nochmal bei ihren Großeltern gewohnt, ist dann aber immer zu mir gekommen. Das heißt, euer Verhältnis war durchaus gut? War fantastisch, ja. Also, sie hat total an mir gehangen und aber da hast du ja wirklich eine Odyssee hinter dir an schrecklichen Eindrücken sicherlich, wenn die eigene Tochter so lange im Drogensumpf hängt. Und ja, allerdings. Wie kam es, dass sie es nicht geschafft hat, da rauszukommen? Ja, das ist eine gute Frage. Sie hat selber immer gesagt, Papi, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr lange lebe und immer wenn sie nüchtern war, war sie also total das liebste Mädchen und wollte aufhören und hat es aber irgendwie nicht geschafft. Ist immer wieder, wenn sie den Leuten begegnet sind, die haben sie natürlich dann immer wieder eingeladen und was weiß ich, das ist dann ein einziger Sumpf und ich bin jeden Tag selber da hingerannt und habe die gesucht. Und also war es hauptsächlich Heroin oder im Schwerpunkt Kokain? Heroin und Alkohol. Heroin und Alkohol. Das ist natürlich eine ganz üble Mischung, weil sie auch noch Hepatitis C hatte. Das heißt, sie hatte sich eigentlich aufgegeben? Im Prinzip ja. Ich habe heute also mit ihrer Drogenberaterin gesprochen, die sie betreut hat, und die sagte zu mir, sie hätte mal vor einigen Monaten gesagt, eigentlich wollte ich sterben, ich weiß gar nicht, warum ich es nicht geschafft habe. Machst du dir Vorwürfe? Natürlich mache ich mir Vorwürfe. Aber ja, weißt du, ich habe mich hilflos gefühlt irgendwie. Ich habe das Einzige, was ich machen konnte, war mit Liebe und Vertrauen. Je mehr ich versucht habe, sie zu klammern oder da wegzuziehen, je mehr hat es natürlich verliert und ist wieder dahin. Ja, das ist das Schlimme. Das ist das Tragische in den Situationen, ja. Ja, und dann haben wir uns dann so geeinigt, ich sag, meine Engel rufen mich wenigstens an, wenn er abends nicht damit ich weiß, wo du bist. Und das hat dann auch funktioniert in den letzten Tagen und Wochen. Und dann ist es vor anderthalb Wochen, vor 8 Tagen. Also, Frank, könntest du ein bisschen näher ans Fenster gehen, weil die Leitung geht immer zu weit. Ich hoffe es, das merken wir, wenn du das sprichst. Ja, Sonntag vor 8 Tagen ist es schon mal in Bonn hinterm Bahnhof gefunden worden, mit einer Überdosis, da ist auf die Intensivstation gekommen. Und da hat sie hoch und heilig versprochen, dass sie aufhören will und nie wieder und kein Alkohol mehr. Und und 2 Tage später ging es wieder los. Wenn jemand so plötzlich und so, so jetzt so zeitnah verstorben ist, ist es heute Vormittag passiert. Also heute Mittag. Halb zwei habe ich es gefunden. Wie kannst du dein Gefühl im Moment beschreiben? Nee, irgendwie nicht. Ich bin total, weiß ich nicht. Ich habe dich eigentlich deswegen angerufen. Wir haben vor 17 Jahren zum ersten Mal miteinander telefoniert. Da hast du noch Riff der Wellenbrecher gemacht. Das ist sehr lange her, Freitagnachmittag. Damals war meine Lebensgefährtin an Krebs verstorben, also die Frau, die ich hatte. Da hatten wir schon mal telefoniert. Und ich weiß nicht, weil ich habe halt niemanden hier. Und ich habe eigentlich... Das wollte ich dich gerade fragen. Es gibt keinen guten Freund oder Verwandtschaft, die dir... Mein Sohn wohnt 100 Kilometer weg von hier. Wie viele Kilometer? Ja, ungefähr 400. Also ich bin in Bonn, der wohnt in Bremen. Ich glaube, das sind ungefähr 400 Kilometer. Das heißt, und gerade jetzt natürlich die Nacht, da ist alles andere möglich, aber nicht der Schlaf. Ja. Und da weiß man nicht, was man tun soll. Ich bin hier in der Wohnung. Ich traue mich gar nicht, ins Zimmer zu gehen. In das Zimmer zu gehen? Ja. Hast du denn mit ihr auch mal oder ab und zu sogar über den Tod und das Sterben gesprochen? Ja, sicher, klar. sie hat auch gesagt, ne, sie hat Angst, dass sie, wenn sie so weitermacht, ne, dass sie vielleicht in 2 Jahren irgendwie einmal auf einmal nicht mehr aufwacht oder so. Aber ja, das ist gerade mal 2 Wochen her, dass wir darüber geredet haben. Aber ich mache mir gerade nochmal, stelle mir das gerade nochmal vor, wenn ein so junger Mensch 7 Jahre in dieser Drogenszene so tief schon ja, eingestürzt war, ist das natürlich auch ganz, ganz, ganz fürchterlich als Angehöriger daneben zu stehen, das zu sehen. Ja. Man kann direkt, man kann mit Gewalt denjenigen ja nicht herausziehen. Nee, genau, da passiert genau das Gegenteil. Da geht wirklich was und versuchen zumindest ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich kann ja sein, jetzt 20 Jahre. Ich glaube, dass du, jetzt geht die Leitung immer weiter weg, ich glaube, dass du in den letzten Zeiten, und vorher kann ich das nicht beurteilen, schon das Richtige gemacht hast. Du hast deiner Tochter Liebe gezeigt und geschenkt. Ja. Und das heißt, in der letzten Phase ihres Lebens, auch gestern, wusste sie, dass sie einen Papa hat, der sie sehr liebt. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, schon etwas ganz, ganz, ganz Tolles, was du gemacht hast und was du ihr hast noch schenken können, wenn du ihr auch nicht hast helfen können, aber das hast du ihr geschenkt. Ja. Sie ist nicht in Einsamkeit gestorben, sondern sie wusste, dass ein liebender Mensch da ist. Ja, die Drogenberaterin meinte so, sie fände es halt bezeichnend, dass sie ausgerechnet sich dann zu mir ins Bett, also bei mir ins Bett gelegt hat. Genau. Dass ich sie da gefunden habe. Das stimmt. Also wenn es wirklich so ist, wie sie meinten, es sah schon fast nach Todessehnsucht aus, ne? Lieber Frank, das tut mir sehr, sehr leid, was du jetzt gerade mitmachst und was geschehen ist. Das tut mir wirklich sehr leid. Sehr leid. Ich werde dir jetzt noch ein Gespräch und dann habt ihr auch ausgiebig Zeit mit meiner Psychologin anbieten. Sie kann dir auch noch einige Tipps geben. Du wohnst in Bonn, sagst du. Ja. Wo du vielleicht in den nächsten Tagen dir auch noch von außen Hilfe holen kannst, wenn du keine Gesprächspartner hast. Vielleicht sogar heute Nacht noch, dass es noch einige Möglichkeiten gibt. Ja, das wäre nett, ja. Dann würde ich dich bitten aufzulegen und die Anja ruft dich gleich zurück. Und wünsche dir jetzt für die nächsten Tage und Wochen, die sicher sehr schlimm werden, sehr viel Kraft. Aber ich glaube, dieser Gedanke, den wir gerade ausgesprochen haben, ich glaube, das ist in all der Trauer etwas Tröstliches, dass ihr beide euch geliebt habt. Und nicht dran zu zerbrechen, weil ich denke mal, dass das das Letzte wäre, was sie wollte. Genau, ja. Auch ganz wichtig, ja. Finde ich auch, ja. Lieber Frank. Jürgen, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und danke für das Vertrauen, dass du mich angerufen hast. Mhm. Und du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ist okay. Mach's gut, tschüss. Mach's gut, tschüss, danke. An dieser Stelle Hinweis, hier in Nordrhein-Westfalen und in einigen anderen Bundesländern ist morgen am 1. November ja Feiertag. Demzufolge fällt unsere Sendung aus. Wir sind dann wieder da am Freitag, also übermorgen, in der Nacht von Freitag auf Samstag, dann auch wieder wie immer freitags mit einer freien Themennacht. Hier ist Jasmin und Jasmin ist 20. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jasmin, und was geht's bei dir? Hallo? Bist du am Weinen? Sag mir mal einfach mal ein Stichwort, was los ist. Ja, also ich muss seit 6 Wochen für meinen Vater immer zu irgendwelchen Leuten gehen und muss dann mit denen schlafen. Du musst seit 6 Wochen? Ja. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Dein Vater zwingt dich, zu irgendwelchen Leuten zu gehen und musst mit denen schlafen? Ja. Seit 6 Wochen? Ja, seit 6 Wochen. Was sind das für Leute? Ja, so Arbeitskollegen und, na, also hauptsächlich Arbeitskollegen und ein paar andere kenne ich nicht. Und er zwingt dich dazu? Ja. Wie zwingt er dich dazu? Ja, er hat zu mir gesagt, also er hat mir gedroht, wenn ich das nicht mache, was er von mir verlangt, dann wird mir auf jeden Fall was zustoßen. Dann wird dir was zustoßen? Ja. Und da mein Ex-Freund mich laut geschlagen hat, habe ich halt ziemlich Angst davor, dass mir dasselbe jetzt nochmal passiert. Mhm. Lebst du noch in der Wohnung oder im Haus deines Vaters? Ja. Lebst du alleine mit deinem Vater oder gibt es eine Mutter auch? Meine Mutter ist auch da, aber die hat ein Alkoholproblem. Weiß die das? Ich weiß es nicht. Also ich habe mit ihr noch nie darüber gesprochen. Ich kann es, glaube ich, auch nicht. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Mhm. Mit wie viel Männern hast du jetzt schon geschlafen? Ja, also es sind pro Woche ungefähr 3, kann man sagen. Pro Woche 3. Kennst du die Leute? Kanntest du die von vorher? Ja, ein paar schon, ja. Schon seitdem ich klein bin. Seitdem du klein bist? Ja. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater vorher? Ja, also wo ich ganz klein war, war das ganz normal. Mhm. Und die letzten Jahre? Ja, also so mit 15, 16 hat das angefangen, da sollte ich mir dann immer Pornos mit ihm angucken. Da musstest du mit ihm Pornos angucken? Ja. Hat er selbst sich denn an dir auch schon vergriffen? Nein. Aber er hat mit dir Pornos geguckt? Ja. Und was passierte dann, wenn ihr beiden zusammen Pornos geguckt habt? Ja, gar nichts. Also ich sollte mir halt einfach diese Filme angucken. Hat er sich dann in deiner Anwesenheit selbst befriedigt? Nein. Das nicht? Hm. Weißt du, wie viel Geld er dafür nimmt, wenn du, also seine Tochter, mit einem Menschen, einem anderen Mann schläft? Das weiß ich nicht. Er hat auch nie was mit Geld oder sowas gesagt, aber ich bin ja nicht so doof. Ich bin mir eigentlich sicher, dass er irgendwie Geld dafür bekommt, aber also über Geld haben wir noch nie gesprochen. Jasmin, du berichtest jetzt gerade von einem schwerwiegenden Verbrechen, das ist ja klar. Ja. Und du weißt, dass unbedingt die Polizei eingeschaltet werden muss. Ja, aber hast du da? Bitte? Im Moment traue ich mich noch nicht. Ich habe mir vorgenommen, aber jetzt darüber zu sprechen und ich will am Wochenende mit einer Freundin darüber reden. Mhm. Wie fühlst du dich denn jetzt in den letzten 6 Wochen? Ja, in den letzten 6 Wochen ziemlich dreckig. Also, das ist einfach ekelhaft. Mhm. Du hast mit niemandem bisher darüber gesprochen? Mhm. Du hast auch keinen Freund im Moment? Nee. Mhm. Ich glaube, ich bin auch ziemlich beziehungsgeschädigt. Ja. Hast du einen Beruf oder eine Arbeit? Ich habe eine Ausbildung beendet zur Hotelfachfrau, aber vor einem halben Jahr habe ich das, also vor einem halben, also seit einem halben Jahr bin ich arbeitslos. Mhm. Also, Jasmin, ich finde, dass die Polizei sofort benachrichtigt werden muss. Hm. Um dich zu schützen und um diesem Mann, den wir mal deinen Vater nennen, der auch dein Vater ist, aber der ein sehr schlimmer Mensch ist, wenn er das mit seiner eigenen Tochter und wenn er es überhaupt mit jemandem machen würde, tut, dass ihm das Handwerk gelegt wird. Hm. Und wenn das alles gut eingefädelt wird, musst du auch keine Angst haben vor ihm, dass er dir irgendetwas antut. Das ist für dich dann eine Rettung und eine Erlösung, wenn du da rauskommst. Ja, dann werde ich mir jetzt erstmal Hilfe bei einer Freundin holen. Ja, wir werden das mal im Hintergrund jetzt noch alles hier regeln und besprechen. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen und das müssen wir jetzt nicht alles in aller Öffentlichkeit machen. Und werden jetzt gemeinsam beraten, wie vorzugehen ist. Aber es muss jetzt schnell und sofort gehandelt werden. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du auch hier angerufen hast, aus Not heraus, weil du nicht weißt, was du tun sollst. Ja. Jeder Tag und jedes Mal, was da mir passiert, ist eine Schande und darf nicht passieren. Ja. Ne? Jetzt machen wir es so. Jetzt legst du bitte auf, Jasmin. Mhm. Und wir melden uns gleich wieder bei dir und beratschlagen dann das weitere Vorgehen jetzt unmittelbar nach unserem Gespräch. Ja? Ja. Okay, also wir melden uns gleich. Ja, tschüss. Bis gleich, tschüss. Das war die Jasmin. Jetzt geht es weiter mit dem Michael. Michael ist 30. Guten Morgen, Michael. Hallo. Michael, was geht's bei dir? Ich wollte mal ein bisschen reden über UFOs. Über UFOs? Ja. Ich muss mal jetzt einmal durchatmen. Ja. Das waren jetzt zwei sehr schwere Gespräche für mich. Ja. Einmal der Tod von Franks Tochter und das, was wir gerade gehört haben. Ja. Dagegen ist das Thema UFOs ja ein leichtes Thema. Das würde ich nicht sagen, ne? Also ich würde es schon sagen, in Anbetracht der Fälle, die wir gerade vor uns hatten. Ja. So. Michael, 30 Jahre, möchte sich mit mir über UFOs unterhalten. Ja. Glaubt Michael, 30 Jahre, denn, dass es UFOs gibt? Ja. Warum? Also ich habe ziemlich viel recherchiert im Internet. Das heißt ja noch nichts. Da steht ja viel Blödsinn im Internet. Ja, aber es kommt auch viel Zeug, also wo man sagen kann, da sind einige fundierte Sachen dabei. Ne? Mhm. Die Amerikaner, die haben ja beispielsweise auch in den 50er Jahren Experimente gemacht. Ein Dr. Biefeld oder ein Professor Biefeld, ich weiß nicht, es gibt einen Biefeld-Braun-Effekt. Das heißt, also das hat man auch schon im Fernsehen gesehen, also es sind solche kleinen Apparate und die umwickelt man mit Aluminiumfolie und wenn man die unter Spannung setzt, ja, nehmen diese Geräte ab. Ja. Und anhand von diesem Effekt, also so funktioniert, das ist ein Prinzip von Antigravitation, ne? Und wir haben, die Amerikaner, die haben Antigravitationsfluggeräte, mit denen sie operieren und auch experimentieren und das ist alles so ein bisschen unter Verschluss und so weiter und so fort. Okay, da müssen wir nicht aneinander vorbeireden. Meinst du, das hinlänglich heißt das ja unbekannte Flugobjekte, die können auch von den Menschen stammen? Im Allgemeinen redet man von UFOs und denkt daran, dann an außerirdisches Leben auch von anderen Galaxien aus dem Weltall. Ja. Wie verstehst du es denn? Teils, teils. Also die Amerikaner, die haben Sachen kopiert von abgestürzten Flugzeugen oder Flugobjekten, die sie gefunden haben. Sie haben aber auch eigene Sachen gemacht. Also sie haben ja, sie konnten nicht alles kopieren, weil das einfach zu weit. Moment, du glaubst also, dass die Erde aufgesucht wird von Raumschiffen aus dem Weltraum? Ich glaube nicht, dass die Erde speziell jetzt so der, also das Objekt ist, das so gesucht wird, sondern es wird, also ich denke, dass allgemein Leben im Weltall existiert. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das wäre wahrscheinlich ziemlich kleinkariert zu denken, dass in diesem unfassbar großen Universum nur wir kleinen Erdenbürger die einzigen intelligenten Wesen sind. Das glaube ich auch nicht, ja. Die Evolution läuft ja nicht eingleisig, die läuft ja parallel. So, glaubst du denn, dass schon fremde Wesen von aus den Fernen des Weltalls auf der Erde mal waren? Es scheint so zu sein, ja. Das interpretierst du aus dem, was du im Internet recherchiert hast? Ja, also es, wie gesagt, es gibt ja also auch einiges an Reliquien, die gefunden wurden und so weiter. Ja. Also, aber macht dich nicht auch nachdenklich, dass alle seriöse Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, sagt, die sagen ja auch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es Leben im All, im Weltall gibt. Mhm. Aber alle seriöse Wissenschaft winkt ab, wenn sie sagen, wenn man fragt, gab es einen Kontakt von UFOs und Außerirdischen mit der Erde schon? Das stimmt so nicht. Es gibt nämlich auch einen Haufen Wissenschaftler, die das eben nicht tun. Ne? Aber die machen das nicht in der Öffentlichkeit, weil sie nicht, weil sie sich keinen schlechten Ruf machen wollen. Ne? Warum würde man sich denn einen schlechten Ruf machen, wenn man das in der Öffentlichkeit sagen würde? Wenn man es beweisen könnte? Es stecken halt wirtschaftliche Interessen dahinter. Ne? Ah, das klingt aber jetzt nach großer Verschwörungstheorie. Du hast aber so etwas. Also das ist jetzt mal, ich will jetzt mal ein Beispiel nennen. Es gibt Methoden, wie man also eigene Generatoren bauen kann und sich davon unabhängig von Energiekonzernen machen kann. Also kleinen Haushalt kann man schon mit eigenen Generatoren betreiben. Mhm. Ne? Wenn man diese, also da gab es zum Beispiel jetzt, da gab es so einen Erfinder in den USA, der hat es gemacht. Mhm. Und er hat Anrufe bekommen von hohen Stellen, wenn er das versucht an den Mann zu bringen, dann stecken sie ihn in den Knast. Ne? Er hat es aber trotzdem gemacht und was haben sie gemacht? Sie haben ihn in den Knast gesteckt. Ne? Ja, okay. Also, dass es da sicher große Interessenskonflikte gibt, in diesem Fall, bei diesem Beispiel, ist mir schon klar. Mhm. Aber im Beispiel UFOs, warum sollte es da wirtschaftliche Interessen geben? Vielleicht führt das jetzt auch zu weit. Hast du denn schon mal so etwas gesehen? Nein, nein. Also nur im Internet, ne? Nicht. Ja. Also du bist noch nicht nachts und durch die Welt gegangen irgendwo. Nein. Und hast am Himmel etwas gesehen. Nein. Was dann natürlich auch noch kein Beweis wäre, weil das kann ja alles Mögliche gewesen sein. Ja. Ja, was? Wir werden da auf keinen guten Zeit kommen, weil natürlich viele Dinge deiner Auffassung nach sprechen dafür, viele Sachen sprechen dagegen und da wird man nicht einen Konsens finden. Warum interessierst du dich so sehr dafür? Weil ich dadurch immer mehr Zusammenhänge sehe und auch immer wieder herausfinde, also was ich generell eigentlich finde, ist, dass man halt viel zu wenig darüber zeigt im Fernsehen. Mhm. Es kam mal neulich zwei Dokumentationen in den öffentlichen Sendern und da kam so wenig an Informationen, an Fakten rüber, dass ich einfach gesagt habe, so das, da wird auch kein Interesse geweckt. Ne? Mhm. Also mir kommt es teilweise schon fast so vor, als wollte man nicht, dass die Leute da irgendwie so viel wissen oder so. Ne? Was könnte dahinter stecken, dass man das nicht will? Also wie gesagt, wirtschaftliche Interessen auf jeden Fall, denke ich. Das ist mir jetzt noch nicht klar, aber egal. Was noch? Ja, wenn wir wüssten, also was alles abgeht und was alles wirklich abgeht so. Ich meine, du hast natürlich recht. Wenn es in der Tat ein Beweis für ein anderes intelligentes Leben im All gäbe. Das würde also auf den Kopf stellen. Und sogar ein Kontakt beweisbar wäre, würde das natürlich das Weltbild des Menschen radikal erschüttern. Und es würde bei der Religion anfangen und in vielen Fragen der Ethik, Moral und Weltanschauung, alles würde betroffen sein. Genau, ja. Und das würde wahrscheinlich die größte Erschütterung im Selbstverständnis des Menschen darstellen, die es überhaupt je gab. So ist ja. Da hast du schon recht, ja. Ja, ich finde das ja auch sehr spannend, aber ich bin immer so vorsichtig und so skeptisch und denke, da gibt es so viel Quatsch und da wird so viel fabuliert. Gibt's und schon, ja. Ja, ja. Grundsätzlich finde ich das auch sehr spannend, muss ich ja sagen. Ich glaube, alle Leute, jeder, wenn es einigermaßen seriös ist, kriegt da, spitzt die Ohren und denkt, nicht schlecht, interessant. Aber es ist sehr schwer darüber zu reden, weil man so auf Mutmaßungen, ne? Da sagt der eine, ich habe das aber gelesen, und der andere sagt das, und ist schon schwierig. Aber es gibt halt auch echt knallharte Fakten, also auch wissenschaftliche Fakten, und die lassen sich nicht so schnell vom Tisch fegen, und das ist halt so eine Sache. Lassen wir es einfach mal so ganz offen stehen. Wir haben jetzt eine Weile darüber gesprochen. Ist sicher ein interessantes Thema. Und ich bin schon mal froh, dass du mir nicht gesagt hast, ich habe welche gesehen oder ich bin von einem Raumschiff entführt worden. Das hätte ich dann doch eher mit großer Skepsis betrachtet. Ja, ja, klar. Lieber Michael, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Tschüssi. Tschüss. Matthias ist hier. Matthias ist 43. Guten Morgen. Hallo. Hallo Matthias. Was ist dein Thema? Mein Thema ist fast das gleiche wie gestern. Hast du ein Mädchen gehabt? Ja. Die hat gesagt, die war 21, hieß Silvia oder Sabine oder irgendwas, die schon mit 200 Männern geschlafen hat. Ja, genau. Ja, ja. Und meine Freundin tickt genauso. Deine Freundin tickt genauso. Wie alt ist denn deine Freundin? Die ist jetzt gerade 20 geworden. Ah, da hast du aber eine junge Freundin. Ja. Ja. Und die hat auch schon so viele Geschlechtspartner gehabt. Ja, ja. Wir haben heute schon mal drüber geredet. Ja. Und na, sie schätzt jetzt mal so 250. 250 mit 20 Jahren. Das ist unglaublich, ne? Das ist unglaublich. Da rechnet man sie. Wo hat sie die denn immer alle kennengelernt und aufgegabelt? Sie geht immer so in den Chat. Ach so. Das ist natürlich heute einfach. Früher war es mühsamer. Da musste man auch in die Kneipen gehen. Ja. So, wie lange seid ihr jetzt zusammen? 3 Monate erst. Und ist sie denn seitdem dir treu? Nee. Nee? Natürlich nicht. Warum natürlich? Ja, sie ist sexbesessen, ne? Und ich weiß das. Und ich gebe ihr auch immer Kondome mit, weil ich sage zu ihr, das ist das Wichtigste, dass du es überhaupt schützt. Das war gestern ein großer Streitpunkt, weil die Anruferin gestern fast immer ohne Kondome. Ist ja, ja, genau. Wie war das denn bisher? Das weiß ich nicht. Ich habe sie jetzt erstmal vor 4 Wochen zum Medtest geschickt. Und jetzt hat das Ergebnis gekriegt, zum Glück negativ. Was sagt, äußert sie sich nicht dazu, wenn du sie fragst, wie war das in den vergangenen Jahren? Hast du dich geschützt oder nicht? Nee, so, das hat sie, sie sagt immer, sie hätte es immer mit Gummi gemacht. Also das glaube ich dir nicht. Du glaubst es ja nicht. Weil ich, pass auf, wir haben jetzt so einen Tick, weil ich bin eigentlich auch ein Swinger. Mhm. Also du gehst gerne in Swingerclubs. Genau. Muss man ja schon ein bisschen übersetzen, die Sprache. Ja. Swinger, ja, okay. Mhm. Und neuerdings gehe ich halt mit ihr ins Pornokino. Mhm. Das ist so unser Kick. Mhm. Und ihr habt dann Sex im Pornokino und genau. Euch macht das an, dass die anderen Menschen, die da sitzen, euch zugucken können. So sieht's aus. Ja. Das heißt, da du auch so ein bisschen eher schräg drauf bist in Sachen Sexualität, ist dir das egal, dass sie mit anderen Männern auch schläft, obwohl ihr so... Ja, ich mach das auch geil, wenn ich das sehe, wenn sie mit einem anderen Typen vögelt. Ach, das hast du auch schon gesehen? Na klar. Das passiert dann auch im Pornokino? Im Pornokino. Achso, ich dachte, ihr wärt dann beide alleine und... Nee. Also, für dich ist es kein Problem, dass deine junge Freundin so viel Sex mit anderen Männern hat? Kein Problem. Auch kein Problem, wenn du nicht dabei bist? Naja, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir, wenn wir irgendwas machen, dann das nur zusammen machen. Mhm. Also wenn sie jetzt mit einem Mann was anstellen will, so dass ich dabei bin und wenn ich irgendwas mit meinem Mädchen machen will, sie auch dabei ist. Weißt du, ich bilde mir ein, in Sachen Sexualität nur wirklich ein toleranter Typ zu sein. Aber wenn ich das so höre, da werde ich zu einem erzkonservativen Mann. Wenn man frisch verliebt ist mit jemandem, ist mir das sowas von abartig fremd, was du da gerade erzählst. Fremd. Es ist nicht abartig, es ist für mich extrem fremd. Ich will mich so ausdrücken. Wenn man frisch verliebt ist, dass man gleich schon in solche Eskapaden kommt. Ich kann es verstehen, wenn Paare vielleicht sehr lange zusammen sind und Abwechslung suchen wollen. Hast du denn nicht Angst, dass du bei all diesen vielen Partnern dir doch irgendeine andere Krankheit von ihr holen könntest? Es gibt ja nicht nur HIV, es gibt ja viele andere üble Sachen. Ja, ja. Deshalb habe ich immer die Kondome einstecken. Mhm. Ja. Und letztens waren wir wieder im Kino. Ja. Und naja, und dann war eine Splitterphase nackt. Und dann kommt so ein Typ und sagt, oh, das sieht aber geil aus. Da würde ich am liebsten mitmachen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach doch mit. Mhm. Und aber wenn du ihm gesagt, jetzt pass auf, sag ich, das kostet aber was. Wie, das kostet was? Habe ich gesagt, du kannst mitmachen, aber gib mir mal 50 Euro. Es wird ja immer unappetitlicher. Das heißt, jetzt versuchst du auch noch Kohle damit zu machen. Jetzt pass. Nee, ich wollte das nochmal testen, ne? Und da hat er 50 Euro draufgerückt. Und dann hat er halt meine Freundin, hat er gesagt, ja, was kriegt denn dafür? Sag ich, ja, du kannst oral bedienen. Und okay, war das jetzt ein Test oder ist es wirklich passiert dann? Das ist passiert. Und du hast das Geld auch genommen? Na klar. Ach, Matthias, das ist mir so unangenehm. Ich weiß, du hast eine junge Freundin, bist frisch verliebt und machst so eine Scheiße da. Entschuldige. Ich finde das völlig, völlig zum Kotzen. Ja, das ist ich finde es wirklich zum Kotzen. Was soll das? Das ist total schräg. Deshalb rufe ich hier an. Ja, und? Verstehst du? Wenn das nicht so schräg wäre, würde ich deshalb... Ich finde es nicht schräg. Ich mal mit dir drüber reden. Ja, schräg ist für mich noch ein positiver. Ich finde es irgendwie wirklich unterste Kategorie, was du da erzählst. Was ist das für eine... Bist du denn verliebt wirklich in diese Frau? Aber sehr, ja. Ist mir komplett fremd. Kann ich nicht verstehen. Tut mir leid, da bin ich dann wirklich dann zu konservativ. Da kannst du mal sehen, dass es kaputte Sachen gibt, ne? Wie hast du denn vorher so gelebt? Du bist jetzt 43 Jahre alt. Hast du immer schon in Sachen Sexualität so... Ja, naja, das ging mir Schritt für Schritt. Also ich sag mal, ich zwinge seit 10 Jahren vielleicht. Mhm. Und am Anfang fing das so an, dass ich mich da erst gar nicht reingetraut habe. Ja. Dann hat eine meine Freundin angefasst, da denke ich, hä, was ist denn das jetzt? Ja. Und beim nächsten Mal, und es ging immer so Step by Step. Immer ein Tick weiter. Ganz genau. Es wird immer ein Tick verrückter. Ja, ja. Und es wird immer ein Tick perverser. Ja. Ja. Ja, das ist, finde ich, ein Punkt, wo man irgendwann sich auch eine Grenze setzen muss. Wo soll das hinführen? Was machst du das in 10 Jahren? Weiß ich auch nicht, ja. Was machst du in 10 Jahren? Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber das muss immer noch. Bei der ganzen Geschichte ist ja, dass meine Freundin jetzt denen ja noch schlimmer drauf ist als ich. Mhm. Und die ist mal, ich glaube, 24 Jahre jünger. Mhm. Weißt du, also wie ich 20 war, dann wusste ich noch gar nicht, was geschrieben wird. Natürlich, das ist noch ein anderes Thema, deine Freundin. Was ist eigentlich der ganz konkrete Grund, warum du mich angerufen hast? Weil ich jetzt mal wirklich wissen will, bin ich jetzt, sind wir krank oder wie, oder ist das normal oder was? Nein, normal ist es hundertprozentig nicht. Und ich finde es, natürlich, das sind immer Ermessensfragen und auch Geschmacksfragen. Also es geht weit über die Grenze hinaus, die ich akzeptabel finde, sagen wir es so. Ja, ja. Ich finde es. Ich meine, du bist ja auch schon hart gesotten eigentlich. Ja, deswegen, ich sage das auch nicht so leicht, so schnell, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wenn ich das so höre, ist mir unangenehm, ist es zuwider, muss ich sagen. Ich finde, dass man da auch versuchen muss, dass man seine Kicks nicht immer noch höher zieht und immer noch höher zieht. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Ich weiß jetzt nichts mehr. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Ich habe gedacht... Ja, Matthias, das ist natürlich jetzt schwer. Ich werde dir jetzt nicht einen klugen Satz sagen können und dann weißt du, wie du damit umgehst. Du bist ein erfahrener Mann von 43 Jahren. Und ich finde, dass man da schon seine Sexualität im Auge haben sollte. Dass sie auch nicht eskaliert. Natürlich ist es immer die Frage, wann eskaliert Sexualität? Ja, klar, kann man sicher auch wieder jetzt nicht so theoretisch beantworten. Aber ich glaube, dass es zum Beispiel nicht im Sinne einer Liebesbeziehung ist, was ihr da praktiziert. Das ist eine abgefahrene, ich sag jetzt mal, Sexnummer. Aber das hat mit Liebe, mit Vertrauen, mit allem, was dazugehört, hat das doch nichts mit zu tun. Ja, aber sie tickt so und sie sagt, sie will auch gerne Pornofilm mitspielen und lauter so Sachen. Ja, ist dann die Frage, ob du das so mitmachst. Ja, weil ich hier aus der Swingerei komme, weißt du, also von daher weil du mich das jetzt gar nicht mehr. Ja, weil du, ja. Ich glaube, dass wir da gar nicht groß weiterreden können, Matthias. Ich finde, dass man da persönlich für sich eine Grenze ziehen muss, um sich auch nicht zu gefährden, dass man immer und immer und immer wieder einen neuen Kick bekommt. Ja, das Problem sehe ich auch. Finde ich wirklich. Also ich kenne genug Leute, so auch in deinem Alter oder ein bisschen älter, in meinem Alter, die wirklich mittlerweile so abseitig sind, dass mir nur noch übel wird, wenn ich das höre. Wo soll das hinführen? Ja, genau. Ich finde, dass man da schon auch... Man muss nicht alles leben. Man muss auch nicht in Sachen Sexualität alles ausleben, was in einem ist, finde ich. Das habe ich mir früher immer gedacht. Ich dachte immer so, bevor ich mit der Swingerei anfing, dann ist das immer in meinem Hirn rumgesponnen. Mhm. Und irgendwann fing ich an, das auszuleben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu weit gegangen bin. Ja, das musst du jetzt für dich entscheiden und dir deine Grenze suchen. Und mit meiner neuen Freundin... Das sieht ja jetzt quasi so aus, wie als hätten wir uns nicht gesucht, aber gefunden. Mhm. Ja, aber ihr fordert ja gegenseitig euch befordert euch ja in diese Welt hinein. Das ist das Unangenehme daran. Und sie ist, also ich bin nicht die treibende Kraft, sie ist die treibende Kraft, die sagt, ich gehe ins Porno-Kino und jeden Tag, und gerade heute waren wir wieder und gestern waren wir, verstehst du? Ich hab's verstanden. Es ist ja nicht so, dass ich sage, Schätzchen, komm, wir fahren jetzt mal los oder was? Ja. Matthias, ich glaube, ich habe dir grundsätzlich so meine Meinung gesagt. Da gibt es jetzt keinen klugen, in dem Sinne klaren, klugen Ratschlag. Aber also, so mein... Das ist krank. Ja, ich finde es völlig übertrieben und für mich nicht akzeptabel, finde ich. Und ja, und wie sollen wir damit umgehen? Brauchen wir da eine psychologische Hilfe oder was? Oder ich weiß nicht, ob ihr beide... Nein, es ist eine Frage, dass du für dich einfach eine Haltung entwickeln musst, finde ich. Die wirst du nicht mit psychologischer Hilfe finden, sondern indem du einfach über dich nachdenkst und überlegst, was will ich, was will ich im Leben, wie sehe ich die Liebe und was ist meine Sexualität. Da hilft ja auch kein Psychologe, das musst du finden. Und jetzt müssen wir Schluss machen, weil mir die Uhrzeit wegläuft. Ja, ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Matthias, wir können dich auch gerne mal zurückrufen, wenn du es möchtest. Ja, können wir machen. Okay, dann machen wir das. Alles gut. Alles klar. Tschüss. Gut. Ciao. Hier ist Marion. Marion ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Marion. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich habe meinen Freund dazu gedrängt, in Therapie zu gehen. Der ist Alkoholiker, seit 15 Jahren. Und kaum war er weg, seit 8 Wochen betrüge ich den. Der ist jetzt in einer Klinik. Ja. Ja. Und er ist seit 8 Wochen weg? Ja, seit 9 Wochen ist er weg. Okay. Und wie lange wird er noch weg sein? Noch 5 Wochen. Und schwuppdiwupp, er ist gerade in Therapie, da betrügst du ihn? Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Seit 7 Jahren. Und der ist 15 Jahre Alkoholiker? Ja. Das heißt, die ganze Zeit über, während ihr ein Paar seid, war er Alkoholiker? Ja, ich wusste das und ich habe mich nie damit abgefunden. Er wusste das auch, wir haben oft darüber gesprochen und irgendwann, es wurde immer schlimmer mit seiner Trinkerei. Wie schlimm war es denn? Dass er auch mehr getrunken hat und wo ich dann gesagt habe, entweder du machst jetzt eine Therapie oder wir trennen uns. Ja. Und ich habe auch gesagt, ich stehe zu dir, ich bin immer für dich da, ich werde dir auch nicht fremdgehen oder irgendwas. Und kaum war er weg, eine Woche später. Mit wem gehst du fremd? Mit seinem besten Freund. Mit wem? Mit seinem besten Freund. Mit seinem besten Freund auch noch? Ja. Warum? Warum gehst du fremd und warum gehst du mit dem besten Freund fremd? Weil ich mich allein gefühlt habe, als er weg war und... Genau, weiß ich das nicht. Bist du denn verliebt in diesen besten Freund? Ja, jetzt schon. Jetzt schon? Am Anfang war es einfach nur, weil ich nicht allein sein wollte und... Wer hat denn da den Anfang gemacht? Du oder der beste Freund? Ich. Du. Hm? Hm. Und jetzt würdest du schon sagen, du bist auch verknallt in den besten Freund? Ja, das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Wie stark war der Alkohol oder wie groß war der Alkoholkonsum deines Freundes zum Schluss? Zum Schluss war es über 24 Stunden ein Kasten Bier, eine Flasche Wodka. Jeden Tag? Der hat also rund um die Uhr getrunken. Also der war immer dicht? Ja. Ja, man kann ja nicht sagen, dass er besoffen war, weil der war ja an den Alkohol schon gewöhnt. Der hat ja rund um die Uhr getrunken. Mhm. Jetzt hab ich grade... Besoffen war der nicht. Ja, ja. Jetzt habe ich gerade am Anfang... nicht so ganz mitgekriegt, das ist jetzt seine erste Therapie, die er macht. Ja, mir zuliebe. Dir zuliebe. Das heißt, er ist gar nicht aus Überzeugung gegangen, sondern hat gesagt, na gut, dann gibst du Ruhe. Nein, er hat also irgendwann gesagt, du hast ja recht und ich mach das jetzt. Wie geht es ihm denn im Moment? Hast du Kontakt zu ihm? Ja. Besuchst? Wir telefonieren, ja? Wir schreiben uns und ganz normalen Kontakt. Ihm geht's gut, weil denkt, dass ich zu ihm stehe und ja. Das tue ich nicht. Und er kommt auch mit dem Entzug und so, ist er klargekommen? Ja. Ja. Du hast ihm noch nichts erzählt am Telefon? Und nee, weil ich dachte, das wirft ihn zurück. Mhm. Das, was ich gerade, im ersten Moment könnte man denken, mein Gott, was tut sie? Was tut sie? Nun ist der Typ nun endlich mal in einer Therapie und sie macht das Schlimmste, was man machen kann. Der hat mit einem Luftgewehr auf mich geschossen, der hat mich verprügelt, der hat mich gewürgt. So. Der hat so vieles getan, während er dem Alkohol verfallen war. So, genau in der Richtung habe ich mich, dass es nur so schlimm war, habe ich mir gar nicht gedacht. Ich habe nur gerade gedacht, dass du mürbe bist, dass du fertig bist. Wenn du 7 Jahre mit einem Alkoholiker zusammen bist, ist man fertig. Ist man fertig. Und wenn er auch noch solche Sachen mit dir gemacht hat, da war das vielleicht für dich jetzt einfach eine Erholung, eine Erlösung, dass er weg ist. Mhm. Und jetzt geht's mir richtig gut. So. Mit dem anderen geht's mir richtig gut. Ja. Dann hast du auch das Richtige jetzt getan. Dann hast du 2 tolle Sachen gemacht. Einmal hast du bewirkt, dass er in einen Entzug geht und du hast ihm letztendlich eine Hilfestellung gegeben. Und du hast jetzt für dich einen Sprung gefunden, von ihm wegzukommen. Ja, aber ich habe ihm versprochen, dass ich auf ihn warte. Und ja, du hast nur das Versprechen hast du nun gebrochen. Ja. Ja, das ist jetzt passiert. Weil ich glaube auch nicht daran, dass er es schafft, weil ich denke mir, wenn jemand 15 Jahre trinkt, reichen 3 Monate nicht aus, um das wieder... Weiß ich nicht. Gibt sicher Fälle, wo das möglich ist. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, deswegen sagte ich das gerade auch zu dir, dass eure Beziehung, eure Liebe, wenn man da überhaupt noch von sprechen kann, so komplett kaputt war. Ja. Ist so, ne? Mhm. Ja. Nur, mir war das nicht klar. Ich hätte dem alles versprochen. Mhm. Und ich habe auch daran geglaubt. Mhm. Nur, als der weg war, fühlte ich mich so ein Stück befreit. Mhm. Kann ich wirklich verstehen, Marion. Und ich finde es auch nur im ersten Moment schlimm, was du gemacht hast. Wenn ich anfange, darüber nachzudenken oder nachdem du mir das alles erzählt hast, finde ich, dass das für dich genau die richtige und gute Lösung ist. Dass du jetzt weg bist von diesem Mann. Du hast dein Versprechen gebrochen. Okay, das ist jetzt passiert. Aber du hast auch 7 Jahre, glaube ich, bist auch durch die Hölle gegangen. Ja. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Also wahrscheinlich, wenn wir vor 5 Jahren schon miteinander geredet hätten oder vor 3, hätte ich zu dir gesagt, Mensch, geh raus aus der Beziehung. Wahrscheinlich hätte ich das gesagt. Ich weiß es nicht. Je nachdem, was du mir erzählt hättest. So. Nun bist du draußen. Jetzt würde ich ihn noch verschonen mit der Nachricht, solange er in der Klinik ist. Ich würde vielleicht Kontakt aufnehmen mit einem behandelnden Psychologen und dem das erzählen und beraten, wie du das am besten ihm mitteilst, wann und wie. Ja, aber ich habe so ein Stück weit Angst davor, weil er mir so oft mich in die Enge getrieben hat, mich in so ein, dass ja. Ich nicht weiß, wie ich ihm das sagen soll, ja. Wenn er wieder rauskommt, weil ja. Ich weiß, er steht dann vor meiner Tür und ich weiß nicht, was ich dann sagen soll. Ja. Ja, du hast auch Angst, dass der dir irgendwas Körperliches antun könnte. Ja. Mhm. Ja. So, das wollen wir jetzt mal klug noch überlegen im Hintergrund, wie du das am besten anstellst. Ich finde, dass du jetzt die richtigen Schritte unternommen hast und das ist jetzt für dich, glaube ich, ein neues Leben, ein Beginn eines neuen Lebensabschnittes, den du jetzt betreten hast. Finde ich. Und ich finde es gut. Und ich möchte dich auch ermutigen, weiter diesen Weg zu gehen. Und wenn du dich in diesen Mann, in den Freund von ihm verliebt hast, dann ist es gut. Wenn ihr beiden euch wirklich liebt, dann sei dir eine bessere Zeit gegönnt. Ja, vor allen Dingen, er trinkt nicht und da gibt es sowas wie Gewalt nicht, ne? Ja, genau. Ganz genau. Marion, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an und beratschlagen, wie, wann und wo du ihm das am besten mitteilen solltest. Ja? Ja. Alles Gute, du legst bitte auf. Ja. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Annette Bastian. Wir sind morgen nicht da wegen des Feiertages, aber wieder am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Bis dahin, mach's gut, tschüss.